Spliff mit Déjà-vu. Vom Nachkriegsbeat zum Chartbreaker, 50 Jahre Popmusik in Deutschland, da darf er nicht fehlen, der mit seinem Projekt Enigma Millionen von CDs verkauft hat. Michael Cretu bringt uns mit seinem Beitrag schließlich in die 90er.